Text 21. Subversive Theorie. Die Sache selbst und ihre Geschichte. Von Johannes Anjuli. Im Wintersemester 1989/90 hielt Johannes Anjuli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Michael Weitling, Karl Marx und Michael Bakunin bis in die Gegenwart hinein zeigt Anjuli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Hörbuch in 15 Kapiteln, heute Respublika als Klassenkonflikt. Denkbar ist, aber ob es auch gut wäre, dass die Kreuzberger Autonomen, so es sie noch gibt, beschließen würden, sich gänzlich aus der Gesellschaft zurückzuziehen, eigene Magistrate zu wählen, ein eigenes Fiskalsystem zu errichten, das heißt eigene Kassen, aus denen sie leben könnten, und dass sie überdies das Recht für sich in Anspruch nehmen, approbativ einzugreifen, also mit Vetorecht einzugreifen in alle politischen Vorhaben des Senats. Dann wäre die Situation gegeben, die jetzt Thema sein soll, eine politische Form, in der die Subversion das theoretische Problem hat, dass sie eben nicht als Anwendung einer Theorie, sondern unmittelbar praktisch zur Geltung kommt. Das Problem ist wohl sehr aktuell, und Thema ist daher die Aktualisierung der republikanischen Verfassung Roms, eine allseits bekannte Schwierigkeit, eine Tendenz, eine grundlegende Perspektive. Auf jeden Fall ist es in der römischen Res Publica zum ersten Mal in der bekannten Geschichte dazu gekommen, dass sich das Verhältnis von Emanzipation und Institution unmittelbar im politischen Kampf im Alltag stellte und dass die Beziehung zwischen der politischen Autonomie eines Teils der Gesellschaft und den übergreifenden, allgemeingültigen Regeln zum Ausdruck kam. Dies nicht etwa als Pluralität divergierender Gruppen derart also, dass in der römischen Gesellschaft verschiedene Interessen sich gruppiert, sich organisiert und dann in der Pluralität versucht hätten, gesellschaftliche Autonomie zu gewinnen, sondern vielmehr in einer eindeutig antagonistischen Form, in der sich die Res Publica tatsächlich spaltete. Ein anderer Aspekt, der mit dem Vetorecht der Kreuzberger Autonomen gegen die Entscheidungen des Senats zu tun hat, ist das Problem, wie die Macht am besten kontrolliert werden kann. Die alten Ägypter nannten sie den Palast, nicht etwa der Hof der Pharaonen, das Gemeinwesen oder die Führung des Gemeinwesens. Sie nannten die Struktur der Macht ganz einfach den Palast. Die Frage ist eben, welche Kontrolle der Macht die wirksamste ist. Ist es die, die sich in den Palast hineinbegibt, um die Macht von innen zu zähmen, oder ist jene besser, die auf der Straße bleibt und von dort ihre Funktion ausübt? Die Subversion, so wie sie bislang verhandelt wurde, ist natürlich auch im Palast möglich. Sie trägt dann einen besonderen Namen. Man spricht von U-Booten, die sich in die Institution hineingeschlichen haben. Aber das Kennzeichen dieser Form der Subversion ist es gerade, dass die U-Boote nicht etwa im Palast auf sich allein gestellt sind, sondern dass sie ihr Zersetzungswerk immer nur im Auftrag von Kräften betreiben, die außerhalb stehen. Die Liste der Beispiele ist jedenfalls lang und widersprüchlich. Zur Diskussion steht nun die Möglichkeit subversiven Denkens, und zwar in einer Periode, die von der Römischen Republik bis zu den ersten Regungen des Christentums reicht. Vom politischen Denken Roms zu sprechen erübrigt sich. Die Gründe sind bekannt. Nicht, dass es nicht existiert hätte, aber das klassische politische Denken Roms, Caesar, Tacitus, Sallust, Cato Major, Cato Minus, Cicero vor allem, bezeichnet nur die konservative Wende der Stoa und interessiert hier also nicht einmal am Rande. Überdies ist es ein politisches Denken, das die Entwicklung der Römischen Republik keineswegs von Anfang an begleitet hat. Es setzt selbst schon eine lange Geschichte voraus, taucht interessanterweise erst am Ende der Republik auf und findet dann in der imperialen Zeit seine konservative und imperiale Fortführung. Überhaupt muss festgestellt werden, dass die allgemein bekannte und auf den Gymnasien vermittelte Kultur Roms nicht seine ursprüngliche ist. Vielmehr ist es die Kultur des Imperiums, von Kaiser Augustus bis zum Ende des Römischen Reiches. Zweifellos haben die Römer bedeutende kulturelle Güter geschaffen, so zum Beispiel das römische Recht, das römische Privatrecht, sogar das Völkerrecht. Was die Res Publica selbst hervorgebrachte, waren nur die 12 Tafelgesetze von 449 vor unserer Zeit, die zwar sehr wichtig waren, der erste Satz lautete, das Wohl des Volkes habe das höchste Gesetz zu sein. Aber das war auch der einzige Paragraph von öffentlichem Belang. Die anderen 11 Punkte regelten im Wesentlichen die Familienverhältnisse, das Erbrecht, die Macht des Mannes und seine Stellung gegen Frau und Familie. Damit wurde das patriarchale System in Rechtsform gebracht. Es war dies zwar eine wichtige Leistung, aber eine, die später einging in das klassisch zu nennende römische Recht. Interessant ist höchstens die schon erwähnte Einwirkung des stoischen Gedankens, das heißt des Gedankens des Gleichheit, auf zwei Volkstribune, auf Tiberius Gracchus, der von 163 bis 133 Tribun war und dann ermordet wurde, und auf seinen Bruder Gaius Gracchus, 154 bis 121. Beide wurden durch die Stoa beeinflusst, wenn auch in vermittelter Form. Als Tribune der Plebejer versuchten sie, den stoischen Gleichheitsgedanken durchzusetzen. Erstens durch ein Ackergesetz, das die neu eroberten Staatsländer, die sonst den Patriziern allein zugeschlagen wurden, unter die Plebejer verteilen sollte. Umverteilung also des Eigentums. Tiberius Gracchus rief die Plebs sogar zum Aufstand auf und wurde dann folgerichtig von den Emissären der Patrizier ermordet. Er musste übrigens unbedingt ermordet werden, denn eine andere institutionelle Möglichkeit gab es nicht, einen Volkstribun loszuwerden. Sie galten als sakrosankt, als unantastbar. Die einzige Möglichkeit war also, sie zu ermorden. Das Werk des Tiberius wurde von Gaius Gracchus fortgesetzt, der noch weiterging. zwar nicht wirtschaftlich, aber bei der politischen Durchsetzung bestimmter Aspekte der Gleichheit, so durch eine Reform des Magistrats und durch eine Justizreform, die dazu führte, dass dem Patriziat de facto das Privileg genommen wurde, die Richter zu stellen. Das erinnert an die berühmte Reform des Perikles, mittels derer dem Demoi der Zugang zum Magistrat eröffnet wurde. Ebenso wichtig war die Fortsetzung der Agrargesetzgebung, das heißt die Einführung der sogenannten Frumentatio durch Gaius Gracchus. Frumentatio heißt Korn, Weizenkorn, und die Frumentatio bedeutet nichts anderes als die Festlegung des Brotpreises. Hier taucht zum ersten Mal in der Geschichte der politische Brotpreis auf, der später, man denke nur an die Französische Revolution, an die jakobinische Wirtschaftspolitik, eine so überaus bedeutende Rolle spielen wird. Gaius Gracchus wurde zwar nicht ermordet, aber man trieb ihn in den Selbstmord. Die Geschichte der Gracchen ist die einzige subversive Wirkung der Stoa, die die römische Geschichte kennt. Aber die Ermordung des Tiberius Gracchus im Jahre 133 bedeutete zugleich das offizielle Ende der Republik, weil das, was nachher kam, nicht mehr als die öffentliche Sache im ursprünglichen Sinne des Wortes gelten kann. Dass kein Glanz diese Republik charakterisierte, die am 21. April 753 gegründet wurde, hing zum Teil mit dem römischen Prinzip Primum vivere de inde philosophari zusammen, erst leben, dann philosophieren. Weiterhin auch damit, dass das römische Gemeinwesen im Unterschied zur griechischen Polis im Grunde bäuerlich und kriegerisch war, zumindest bis zur großen Ausweitung des römischen Einflusses auf Nordafrika, bis zur Eroberung von Karthago, dann zu der Makedoniens und seiner Verwandlung in eine römische Provinz. Bis dahin war Rom natürlich auch eine Sklavenhaltergesellschaft, jedoch in einem ganz anderen Sinn als Athen. Das Charakteristische der großen Kultur von Athen lag gerade darin, dass, wie Friedrich Engels irgendwo sagt, ihre Existenzmöglichkeit in der Tatsache bestand, dass die Aristokraten, die Künstler und die Dichter nicht zu arbeiten brauchten. Die Patrizier Roms dagegen arbeiteten. Sie waren zwar Grundeigentümer, aber sie bestellten ihre Felder selbst. Natürlich gab es Sklavinnen und Sklaven, aber sie waren nicht die eigentlich tragende Kraft der gesellschaftlichen Produktion. Das waren die Patrizier als Bauern und die städtischen Plebejer als Handwerker oder Tagelöhner. Daher auch die ganz andere soziale Zusammensetzung der Stadt. Daher auch der Antagonismus, der unmittelbare Folgen hatte. Man kann sagen, als Republik konnte Rom keine glanzvolle Kultur entwickeln, weil es nicht auf Sklavenarbeit beruhte. Das römische System war relativ einfach. Natürlich war Rom ein expandierendes Gemeinwesen. Es hatte im Laufe von 400 Jahren ganz Italien erobert, aber es hat diese Eroberung ganz anders konstitutionalisiert, als andere Länder es taten. Die Außenpolitik der Republik verstand es, aus den geschlagenen Völkern Verbündete zu machen, die allerdings Tribut zu entrichten hatten. Erst mit den Punischen Kriegen seit 264 vor Christus entwickelte sich die Sklaverei in großem Stil. Vom Traum Alexanders des Großen, der nur für einige Jahre Wirklichkeit wurde, war schon die Rede. Die glanzvolle Demokratie von Athen dauerte ein ganzes Jahrhundert. Die Res Publica Romana dagegen war weder ein Traum, noch war sie glanzvoll. Bauern, die ab und zu in den Krieg zogen, das ist alles, aber sie überdauerte immerhin 4 Jahrhunderte in ihrer ursprünglichen, ihrer republikanischen Form. Das Verblüffende an dieser Stabilität ist, dass dieses Gemeinwesen, diese öffentliche Sache, ganz und gar nicht harmonisch war. Dass es, obwohl es dazu fähig war, ganz Italien zu erobern, ein in sich zerrissenes Gemeinwesen war, eine Disunio in Permanenz. Von 560, dem Jahr, als die Verfassung aufgestellt wurde, die Dreiteilung, bis zur Ermordung des Gracchus herrschte Klassenkampf in Permanenz. Expansion Roms, also in Italien und über Italien hinaus, 146 wurde Karthago zerstört, Makedonien erobert, und währenddessen tobte im gleichen Rom ununterbrochen die Auseinandersetzung um die Gleichheit. Der Unterschied zwischen Athen und Rom liegt darin, dass, während der Klassenkampf im Athen des Perikles politisch in der Isonomia, in der Gleichheit der Ecclesia aufgehoben und institutionalisiert wurde, eben dieser Klassenkampf in Rom seine politische Pflicht tat. Er tobte. Er tobte im wörtlichen Sinn, denn es gab kaum eine Woche ohne Tumult, Aufstände, Straßenschlachten. In der Tat handelte es sich um echten Klassenkampf, nicht nur um verbale Auseinandersetzungen. Das ist ein Merkmal der römischen Republik, das ihren Unterschied zu Athen ausmacht. Die Res Publica war keine Demokratie. Sie kannte keine Gleichheit. Der Kampf der Plebejer gegen die Patrizier ging gerade um die Herstellung dieser Gleichheit. Dafür jedoch gab es in Rom die Libertas, die Freiheit, also anstelle der Gleichheit. Eine Freiheit, die viel weiter ging als in Athen. So kannte Rom keine Prozesse wegen Gottlosigkeit, die auch für das demokratische Athen so bezeichnend waren. In Rom konnte jeder glauben, was er wollte, denken, wie er wollte und kämpfen, wann er wollte und wofür er wollte. Und es war ein Kampf für die Gleichheit. Die Demokratie von Athen entwickelte sich von der Isonomia in Richtung einer umfassenderen Freiheit, die sich dann in die entpolitisierte Freiheit der Stoiker und Epikureer auflöste, während der Kampf in Rom von der Freiheit zur Gleichheit führen sollte. Daraus ergab sich ein Problem von historischer Tragweite, das schon die Zeitgenossen empfanden. Denn erstens verhält es sich im Allgemeinen so, dass ein Gemeinwesen nur dann imperialistisch auftreten kann, wenn es im Inneren geschlossen ist. Und zweitens hat der Eroberungskrieg gerade die Aufgabe, die innere Zerrissenheit zu überwinden. Kein Eroberungskrieg des republikanischen Rom jedoch ist dazu in der Lage gewesen. Machiavelli hat lange über die Ursache der Größe Roms resoniert, über die Frage, wie ein derart zerrissenes Gemeinwesen sich die halbe Welt einverleiben konnte, und er fand sie genau in der Disunio, das heißt darin, dass durch den permanenten Kampf zwischen Patriziern und Plebejern die Freiheit sich entfalten konnte, dass durch diesen Kampf die politische Energie in permanenter Präsenz gehalten wurde. Durch die ständigen Tumulte kam Rom nie zu jener Harmonie und Ruhe, die bekanntlich auch das Ende aller Freiheit sein kann. Für Machiavelli waren es die Plebejer, die in Wahrheit diese oft gerühmten republikanischen Freiheiten Roms garantierten. Aus diesem permanenten Klassenkampf ergab sich eine politische Situation, von der man als Verdoppelung des Staates sprechen kann, eine Definition, die allerdings deshalb nicht ganz richtig ist, weil die Res Publica zwar ein Gemeinwesen war, aber kein Staat. Man sollte lieber von einer Verdoppelung der Institutionen reden, oder, um es noch präziser zu sagen, davon, dass die römische Plebs sich verselbstständigt, sich autonomisiert hatte, das heißt eine Autonomie erreicht hatte, die ihr eigene politische Entfaltungsmöglichkeiten außerhalb der Institutionen bot. Diese Extra-Institutionalität ist also eine, wenn nicht die Erfindung der römischen Plebejer. Die römische Republik definierte sich durch die bekannte Formel SPQR, die zum ersten Mal im Jahre 560 auftaucht. Senatus populusque Romanus, Senat und Volk von Rom. Senat und Volk waren institutionell verfasst und in drei Machtzentren organisiert. In der Autorität des Senats, Senatus Auctoritas, in der Macht, Potestas, des Magistrats mit zwei Konsuln, die praktisch die exekutive Gewalt innehatten. So dann im Populi Imperium, in der Herrschaft des Volkes. Worin lag seine Herrschaft begründet? Natürlich darin, dass die Plebs von den Patriziern, von den Aristokraten, vom Senat also gebraucht wurde. Die Plebejer waren zwar keine Sklaven, aber Eroberungszüge kann eben nur unternehmen, wer Soldaten zur Verfügung hat. Diese Soldaten wurden von der Plebs gestellt. So war jeder Krieg eine günstige Gelegenheit für sie, neue Forderungen zu stellen. So geht es bis zum Ende des Römischen Reiches. Die Soldaten waren keine Söldner, sondern römische Bürger, die bereit waren, sich abschlachten zu lassen, unter der Bedingung allerdings, dass ihnen bei ihrer Heimkehr mehr als nur der Dank des Vaterlandes gewiss war, nämlich konkrete ökonomische Vorteile. Aber auch ökonomisch war der Senat auf die Plebs angewiesen. Die Patrizier bestellten zwar ihre Felder selbst, aber sie brauchten Tagelöhner und Landarbeiter, außerdem die Handwerker, sodass die Plebs die ökonomische Bedingung der sozialen Existenz der Patrizier darstellte. Und dessen wurde sich die Plebs bewusst, als es darum ging, festzustellen, was und wer denn der Populus im schönen Signum SPQR sei, und als es darum ging, inwiefern dem Populus, verstanden als die Masse der Plebs, Potestas tatsächliche Macht zukam. Die politische Macht lag in Händen der beiden Konsuln, die von den Patriziern ernannt wurden. Der praktische Weg der Plebs war die sogenannte Sezession, die ursprüngliche Form des Streiks. Die Plebs weigerte sich zu arbeiten und zog sich auf einen heiligen Berg zurück. Hier lebten die Plebejer ganz für sich, während die Patrizier nicht wussten, wer ihnen das Brot backen und wer die Pflugscharen schmieden sollte. Die Blebs war die berühmte Hand, die arbeiten muss, damit der Magen voll wird. Und in der Tat, als Menenius Agrippa, übrigens der Erfinder der Elite-Theorie, die Blebs mit seiner berühmten Rede davon überzeugte, an die Arbeit zurückzukehren, da sagte er: »Natürlich ist der Senat, sind die Patrizier der Magen, natürlich werden die Patrizier von euch gefüttert, aber können die Hände arbeiten, können die Füße gehen ohne den Magen?« Und die Plebejer ließen sich überzeugen. Heute liegen die Verhältnisse anders. Heute darf nicht mehr der Magen die Elite symbolisieren. Die Römer hielten eben ihrem materialistischen Credo: erst leben, dann philosophieren, die Treue. Heute muss es im Allgemeinen der Kopf sein, ohne den die Hände angeblich nichts mit sich anzufangen wissen. Die Plebejer waren bereit, ihren Streik abzubrechen, aber nicht ohne zugleich eine institutionelle Forderung zu stellen. Von Interesse ist auch, dass ein moralischer Grund der unmittelbare Anlass der Abwanderung der Plebs war. Das Mädchen Virginia nämlich, das von einem Patrizier entehrt, das heißt vergewaltigt wurde. Daraufhin verlangte Virginia den Sitten entsprechend von ihrem Vater, dass er sie töte. Da dieser ohnehin das Recht und die Pflicht dazu hatte, geschah es. Aus dieser Geschichte entwickelte sich der erste Aufstand der Plebs. Sie verlangten die Bildung einer eigenen Machtinstitution, einer Potestas Negativa. Sie forderten das Volkstribunat. Die Plebs beginnt ihren Gang in die Weltgeschichte also damit, dass sie eine Institution verlangt, die in der verfassten Ordnung der Res Publica nicht vorgesehen war. Das Volkstribunat ist eine negative Macht, eine Macht, die überhaupt nichts mit dem Magistrat zu tun hat, dem Senat und mit dem sagenhaften Populus, eine Macht, die sich dort etablierte, wo die Plebs wohnte und die auch von ihr in Schutz genommen wurde. Die Plebs geht noch weiter. Rom kannte keine einheitliche Religion und im Zuge ihrer Autonomisierung schuf sich die Plebs eine eigene Religion, notabene mit den gleichen Göttern, aber zwischen der plebejischen und der patrizischen Venus bestand doch ein wichtiger Unterschied. Diese seltsame politische Form, die völlig jenseits der Res Publica stand, ging aber noch weiter. Sie bildete einen Doppelstaat, einen wirklichen Antistaat, was sich auch hinsichtlich ihrer Beschlüsse auswirkte. In den Concilia, im Gegensatz zu den Consulta des Senats, also in den Räten, in denen die Plebiscita verkündet wurden. Das Wort Plebiszit rührt von Plebiscitum, das heißt von der Plebs beschlossen. Diese Beschlüsse galten nur für die Plebs. Mit anderen Worten, die Plebs besaß ihre eigene Gesetzgebung. Negative Macht der Plebs also. Ihre Möglichkeit, in die Entscheidungen des Senats einzugreifen, war in der Tat sehr groß, eben weil der Senat, weil die Patrizier ohne die Plebs nicht leben konnten. So konnten die Volkstribunen, das heißt die Tribunen der Plebs, gegen alle Beschlüsse des Senats, gegen alle Konsulta, Einspruch erheben. Sie konnten sogar die Konsulwahl anfechten. Vor allem aber konnten sie mit ihrem Einspruch gegen die Konsulta verhindern, dass deren Beschlüsse Allgemeingültigkeit erlangten. Die Autonomisierung ging so weit, dass der Volkstribun das Recht hatte, die Geltung der Senatsbeschlüsse auf die Patrizier zu beschränken. Die zweite Sezession fand im Jahre 449 statt und hatte einen rein rechtspolitischen Hintergrund. Die Plebs verlangte Rechtssicherheit und das Ergebnis ihres Streiks war die Schaffung der 12 Tafelgesetze. Der dritten großen Sezession im Jahre 287 gelang dann der totale Einbruch in die Machtinstitutionen des Senats. Durch die Lex Hortensia konnte anstelle der Disunio, der Trennung, das Connubium, das heißt die Vermählung und Verschmelzung, die Verlötung von Plebejern und Patriziern erreicht werden. Mit der Lex Hortensia nahm der Populus zum ersten Mal wirkliche Gestalt an. Auf einmal konnten die Plebejer einen eigenen Konsul zur Wahl aufstellen und die Plebiszite erlangten den Charakter allgemeiner Gesetze. Die Beschlüsse der Plebs waren nun auch für die Patrizier verbindlich. Ein Erfolg, gewiss, zugleich aber das unübersehbare Zeichen der Integration. Die Institutionalisierung der Klassenstruktur verband sich mit der Integration, so dass die Lösung des Problems in Wahrheit seine Auflösung war. Wo blieb nun die Autonomie der Plebs, die in institutioneller Ohnmacht lebte, weil sie außer institutionell Kraft entfalten konnte? Der letzte große Sieg der Plebs geriet ihr derart zum Anfang vom Ende. Folgt man Machiavellis Interpretation, so bedeutete diese Aufhebung der Klassenspannungen zugleich den Untergang der republikanischen Freiheiten. Die Patrizier hatten sich bis dahin mit Erfolg einer Politik bedient, die man in Begriffen der Gegenwart als institutionelle Strategie bezeichnen kann. Um zu verhindern, dass der Einbruch der Plebs in die Politik, deren unumschränkte Macht mit sich brächte, verfiel der Senat auf die Idee, ihr einen Machtzuwachs anzubieten. Warum nur 2, warum nicht gleich 12 Tribune? Und die Plebs glaubte tatsächlich, die Gleichung mehr Tribune, mehr Macht würde zu ihren Gunsten aufgehen. Aber das berühmte Motto Divide et Impera, teile und herrsche, stammt nicht zufällig aus dieser Zeit, und so war es für die Patrizier ein leichtes, die Tribunen gegeneinander aufzuhetzen. Die Patrizier erfanden, und die Plebejer akzeptierten es, eine neue Form des Vetorechts. Jeder Tribun konnte gegen das Veto eines jeden anderen Tribunen seinerseits Veto einlegen. Durch den Einbau in die Institutionen ging derart die gesellschaftliche Autonomie der Plebs verloren. Das war also die praktische Form der Subversion, aber es war eine Subversion, die sich am Ende selbst auflöste. Danach geschah in Rom nichts Nennenswertes mehr. Gewiss, zwischen 74 und 71 gab es die berühmten Sklavenaufstände, vor allem den Aufstand des Spartakus im Jahre 71. Ihm gelang es, mit einem Heer von 60.000 entlaufenen Sklaven bis nach Oberitalien vorzudringen. Dort wurden sie allerdings vernichtend geschlagen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob Spartakus der praktischen Subversion zuzurechnen ist. Er ist zwar zu Symbol der Rebellion geworden, aber im Grunde besaßen die Sklavenaufstände nicht, wie noch die plebejischen Streiks, eine gesellschaftspolitische Perspektive. Diese Sklaven hatten ein viel konkreteres, ein ganz unmittelbares Interesse. Sie wollten nach Hause, sie wollten frei sein. Wahrscheinlich war das der Grund, warum es nicht einmal dem Spartakus, der doch ein großer Anführer war, gelang, sie zusammenzuhalten. Denn die 60.000, die nach Oberitalien marschierten, hatten ein anderes Ziel vor Augen. Nicht etwa die Integration in die Res Publica, sondern ihre schnellstmögliche Heimkehr. Und die Heimat der 60.000 war bestimmt nicht die gleiche. Nichts Nennenswertes also nach dem Ende der Res Publica. Bis dann das Neue auftrat, als im Jahre 746 ab Urbe Condita, nicht vor Christi, nicht nach Christi, sondern nach der Gründung der Stadt, Kaiser Augustus die historisch gewordene Volkszählung befahl, das Neue kam mit dem Christentum, genauer mit dem Urchristentum. Es bereitet einige Schwierigkeiten, das Christentum, selbst in seiner ursprünglichen Form, in den Zusammenhang subversiver Tendenzen zu stellen. Dass die Subversion im Gange war, lag nicht so sehr an der Person Christi, denn damals gab es Heilande im Dutzend und Religionsstifter aller Wegen. Es war überhaupt die große Zahl der Religionsstiftungen. Und im Grunde hat ja nicht Christus das Christentum begründet, sondern der zum Paulus gewordene Saulus. Doch subversive Tendenzen gab es in dieser neuen Religion zweifellos, vor allem wegen der sozialen Zusammensetzung dieser Urchristen. Vor allem die unteren Schichten des Volkes und die Sklaven wurden sehr stark durch die im Grunde egalitäre Fassung dieser Religion angezogen. Ihr Egalitarismus bestand nicht etwa in der Gleichheit der Menschen als Personen, sondern in ihrer Gleichheit als Kinder Gottes. Aber subversiv an dieser frühen Form des Christentums war immerhin seine soziale Tendenz zur Sprengung der Klassengegensätze. Denn in den Katakomben gab es keine Patrizier und keine Equites, keine Plebejer mehr und keine Sklaven. Hier herrschte der sogenannte Liebeskommunismus oder auch Urkommunismus. Gewiss ist die Bezeichnung Liebeskommunismus von den Gegnern des Christentums immer als Beweis für seine moralische Depravation benutzt worden. Und tatsächlich war in den Katakomben das Konkubinat gang und gäbe, was zwar nicht unbedingt subversiv ist, aber doch subversiv sein könnte. Es ist auf jeden Fall etwas Neues. Das Konkubinat wurde durch die Regelung der Ehe im römischen Recht geradezu erzwungen. Da es in den urchristlichen Gemeinden der Katakomben keine Unterscheidung der Klassen und keine sozialen Unterschiede mehr gab, wurde es möglich, dass sich eine Sklavin mit einem Patrizier oder eine Patrizierin mit einem Sklaven zwar vereinen, aber nicht im rechtlichen Sinne vermählen konnte, weil das verboten war. Das Konkubinat war also eine Absage an die römische Form der Ehe. Im Grunde die Abschaffung der Ehe. Umso erstaunlicher, dass später, als das Christentum zur Staatsreligion wurde, dieses schöne Institut des römischen Rechts wieder zur Geltung kam. Aber ob sich diese Subversion in die Verwirklichung der Würde des Menschen übersetzen lässt, ist mehr als fraglich. Denn im christlichen Sinne stellt diese Würde nichts Personales vor, sondern nur eine Ableitung aus dem Jenseits. Alle waren Kinder Gottes. Ihre Würde gewannen die Christen daher nicht im wechselseitigen Bezug auf sich selbst als empirische Menschen, sondern nur im transzendentalen Rückbezug auf Gott. Auch die Libertas, die Freiheit, bedeutete in Wahrheit den Gehorsam gegen Gott. Ein überaus bekanntes Dogma. Freiheit ist Gehorsam gegen Gott. Dieser Satz sollte Zukunft haben. Spinoza, dann Hegel, schließlich Engels übersetzten ihn in die säkularisierte Form. Freiheit sei nichts anderes als Einsicht in die Notwendigkeit. Vielleicht ist es möglich, aus der Bergpredigt etwas Subversives herauszuholen. Die Bergpredigt agitiert zwar gegen die Gewalt, was damals durchaus subversiv war, aber sie richtet sich auch gegen die subjektiven Rechte des Einzelnen. Sie spricht zwar vom Verzicht auf den Besitz, aber sie enthält keine allgemeine Absage an das Eigentum. Die staatlich gewordene Kirche, die Ecclesia Triumphans, das heißt die triumphierende Kirche, ließ die Bergpredigt dann ohnehin fallen. Aber auch die Ketzer, das heißt die Subversion im Christentum, hielten wenig davon. Man kann nicht gerade behaupten, dass die großen ketzerischen Bewegungen, von den Ophiten angefangen über die Donatisten bis zu den Münsteraner Rotten, die Wiedertäufer, besonders gewaltfrei gewesen wären. Für die Geschichte der Subversion sind die Häresien das einzig Wichtige am Christentum. Denn sie entwickelten, was im Christentum an potenzieller Negation der bestehenden Gesellschaft enthalten war. In der Tat haben die Heretiker aus dem Neuen Testament ganz andere gesellschaftliche Schlussfolgerungen abgeleitet als aus dem Alten Testament. Denn zwischen dem Alten und dem Neuen Testament besteht keineswegs eine Kontinuität. Und bei vielen christlichen Sekten, bei den Ophiten, den Katharern, den Albigensern, herrschte tatsächlich die Auffassung vor, Gott sei als Schöpfer der Welt das eigentliche Prinzip des Bösen, gegen das erst Christus, antizipiert durch die Schlange, die wahre Religion aufgebracht habe. Weiter, bei den offiziellen Christen bestand die eigentliche Würde immer in der Dienerschaft Gottes. Demgegenüber beginnt sich schon bei den Ophiten eine andere Auffassung von menschlicher Würde, von menschlicher Autonomie durchzusetzen, weil sie, durchaus in Anlehnung an den Mythos der Eva, die Würde oder das eigentliche Wesen des Menschen in seiner Fähigkeit erblickten, das Gute zu erkennen. Das heißt, der Mensch war für sich selbst Person, nicht erst als Ableitung aus der Kindschaft Gottes. Dies Motiv fand seinen Ausdruck vor allem in der Sekte oder auch in der Kirche der Pelagier, der Anhänger des Bischofs Pelagius vor 360 um 425. Pelagius, auch Pelagius der Große genannt, war ein Gegenspieler des Augustinus 354 bis 430, der stark von der stoischen Aufklärung beeinflusst war. Gerade im Zuge des Einbruchs der stoischen Form der Aufklärung in das christliche Denken kommt bei Pelagius das Individuelle viel stärker zum Ausdruck als etwa bei den Ophiten. Da er im Grunde ein christlicher Stoiker oder stoischer Christ war, galt ihm die menschliche Natur als fähig, das Gute von sich aus zu erkennen. Wenn sie dazu jedoch befähigt ist, dann eignet ihr auch das Recht auf die weltlichen Güter. Diese These war für die inzwischen zur Macht gewordene Kirche mehr als dubios. Sie war gefährlich, weil sich die Ecclesia Triumphans durch eine ausgesprochene Feindseligkeit gegen jede Form von Sinnlichkeit auszeichnete, ein Erbe des heiligen Augustinus. Wesentlich aber war, dass Pelagius in der Konsequenz seiner Wertschätzung des Individuums die Kirche als Vermittlerin zwischen Mensch und Gott ablehnte und deshalb auch die Sakramente verwarf, das heißt das eigentliche Machtmittel der Kirche, mit der sie sich den Einzelnen zu bemächtigen wusste. Vor allem die Kindertaufe nahm er aufs Korn, denn sie beraubte das Kind seiner Persönlichkeit. Ohne Wissen und Wollen werde es zum Kind Gottes gemacht. Gegen das wohlgeordnete System der Civitas Dei des Augustinus war diese Ketzerei allerdings ohnmächtig. Sie konnte sich nicht durchsetzen, denn die Kirche besaß inzwischen Macht genug, gegen jede Dissidenz mit Gewalt vorzugehen. Der wesentliche Punkt, in dem sich Pelagius nicht durchsetzen konnte, war, dass der Mensch von sich aus in der Lage sei, gut zu handeln. Nach Ansicht des Augustinus und seiner Prädestinationslehre waren die Möglichkeit und die Fähigkeit des Menschen, gut zu handeln, nur ein Ausfluss der Gnade Gottes. Die augustinische Gnadenlehre besagt, dass der Mensch durch den Sündenfall an sich böse sei, aber durch Gott und seine unermessliche Güte dazu begnadet werden könne, Gutes zu tun. Nach Augustinus war die Kirche die Verwalterin der Gnade. Sie besaß die Sakramente und das heißt die Gabe, von den Sünden zu erlösen. Aber die Religion war schon Staatsreligion. Kaiser Konstantin hatte im Jahre 313 durch das Mailander Toleranzedikt das Christentum praktisch zur Staatsreligion erhoben und daraus zog Augustinus seine Legitimation, mit Gewalt gegen Pelagius und gegen die Donatisten vor allem vorzugehen. Die Donatisten, die Anhänger des Bischofs Donatus, stellten eine viel mächtigere Häresie dar als die der Pelagier, waren sie doch eine Massenbewegung des verarmten nordafrikanischen Landproletariats. Sie schufen zum ersten Mal die Kirche der Armen, und dies in einem historischen Augenblick, in dem die Kirche nach Maßgabe des Augustinus und in der Nachfolge der konstantinischen Politik zur Kirche der Mächtigen geworden war. Kirche der Armen bedeutet in diesem Fall nicht nur, dass sich die Armen in der Kirche erkennen, sondern vielmehr, dass die Kirche sich gegen allen Reichtum und alle Macht wendet, damit auch gegen den Staat. Daher die Forderung nach der absoluten Priesterzucht, womit nichts anderes gemeint war als das Armutsgesetz, das später auch Franz von Assisi aufstellte, dass die Priester arm zu sein hätten. Die Rigorosität dieser Massenbewegung verband sich mit einer eindeutig sozialrevolutionären Tendenz. Ihre Träger waren die Circumcellionis, die erste Armenrotte der Weltgeschichte. Wörtlich, die umherschweifenden Haufen. Es war eine Massenbewegung, die, angeführt von Armenpriestern, durch die Lande zog und die sozialrevolutionär für die Veränderung der Verhältnisse eintrat und kämpfte. Ein zeitgenössischer Autor, ein Gegner, berichtet über die Circumcellionis das Folgende. Als diese Leute von Ort zu Ort zogen und ihre Anführer sich von diesen Unglückseligen als Häupter bezeichnen ließen, konnte niemand mehr sich seines Eigentums sicher fühlen. Schuldverschreibungen besaßen nun keinen Wert mehr, kein Gläubiger konnte mehr die ihm zustehenden Zahlungen eintreiben. Alles erschrak vor den schrecklichen Anordnungen dieser beiden Männer, die sich brüsteten, die Führer der Heiligen zu sein. Und wer bei ihren Befehlen zögerte, über den brach plötzlich eine Bande von Fanatikern herein, der schon Furcht und Schrecken vorauseilten und brachte alle Gläubiger in Lebensgefahr. Wen man sonst um Anleihen fragen musste, der war nun gezwungen, sich wie ein Bittsteller zu erniedrigen, weil er sonst um sein Leben fürchten musste. Alles bereitete sich, auf die Schulden, auf die man Anspruch hatte, zu verzichten, auch wenn es sich um äußerst hohe Summen handelte. Und man sah sich schon darin in einem Vorteil, wenn man ihren Gewalttaten entging. Die Straßen waren nicht mehr sicher, man warf die Herren vor ihre Wagen, und sie mussten wie Sklaven vor ihren eigenen Bediensteten einherlaufen, die sich an ihre Stelle setzten. Auf ihr Unheil und ihren Befehl hin wurde das Verhältnis zwischen Sklaven und Herren einfach ins Gegenteil verkehrt. Soweit die Donatisten. Keine liebliche christliche Sekte also, sondern schon der Vorbote jener Bewegungen, die im Mittelalter die Macht ins Wanken brachten. Gegen sie zog Augustinus sofort ins Feld und er tat etwas, das ihm zu Recht den Titel eines Vaters des Abendlandes einbrachte. Denn er rief nach den Soldaten des Teufels, das heißt des Römischen Reiches, das für ihn das Reich Satans war, nicht Gottes. Das Reich Gottes war nicht der weltliche Staat, sondern die Kirche. Er rief also die Legionen des Teufels an im Kampf gegen die Donatisten. Und 414 begann der Ausrottungskrieg. Der heilige Augustinus war somit der historisch erste Anstifter eines Religionskrieges, der erste heilige Mann, der Waffengewalt aufbot, um der christlichen Wahrheit zum Sieg zu verhelfen. Zum Verständnis dieses erstaunlichen Phänomens genügt die Lektüre des 93. Briefs Ad Vincentiums, in dem Augustinus die Gewalt gegen die Ketzer rechtfertigt. Da ist die Rede von der Berechtigung der gewaltsamen Rettung, denn es sei für diese armen Seelen besser, getötet zu werden, wenn sie sich nicht konvertieren wollten. Es ist davon die Rede, dass Zwang, sofern er jemanden dazu bringt, die Wahrheit zu erkennen, etwas Gutes sei. Und es ist zum ersten Mal davon die Rede, dass der Zweck die Mittel heilige. Nicht Machiavelli, also der Vielgescholtene, ist der Erfinder dieses Satzes, sondern der heilige Augustinus. Im Jahre 354 geboren, wurde er übrigens von Ambrosius, dem Bischof von Mailand, 387 zum Christentum bekehrt. Zuvor war er Manichäer, Anhänger einer antichristlichen Religion aus dem persischen Raum. 395 wurde er Bischof in Nordafrika. Mit seinen Confessiones hat uns Augustinus etwas sehr Lesenswertes hinterlassen, das als Vorgriff auf die Psychoanalyse Sigmund Freuds gelten kann. Denn er war sehr ehrlich, vor allem in der Art und Weise, in der er sein Verhältnis zur Mutter beschreibt. Sie war schon Christin und er wurde von seiner Mutter, nicht von Ambrosius, zum Christentum erzogen. Sehr interessant ist, wie seine christliche Mutter ihn daran hinderte, den Freuden der Sinnlichkeit nachzugehen, die Pelagius predigte. Sie griff zu Methoden, die auch in katholischen Internaten geläufig sind, um die Onanie zu unterbinden. Es war der Beginn einer neuen Zeit. Das war nicht Frühmittelalter, sondern Spätantike, das heißt die Epoche, in der das Römische Reich zusammenbrach. Eine Zeit, die die deutsche Geschichtsschreibung sehr zu Recht als Zeit der Völkerwanderung bezeichnet, während die französische, italienische und spanische Geschichtsschreibung voreingenommen parteiisch und unsachlich von der Invasion der Barbaren sprechen. Diese Barbaren zerstörten zwar das Römische Reich, aber in Wirklichkeit wurden sie in die Pflicht genommen. Sie konnten kämpfen, zerstören, plündern, erobern, aber gegenüber der Macht einer in sich schon institutionell gefestigten Kirche waren sie im Grunde wehrlos. Sie alle wurden Opfer des Christentums, oder anders, ausnahmslos wurden sie des Glückes teilhaftig, Christen zu werden. Das Mittelalter beginnt mit der Christianisierung. Nur wer sich an den Barbareninvasionen nicht beteiligte, blieb zunächst geistig gesund. Die Sachsen zum Beispiel, die in der Tat, man sagt, sie seien fußkrank gewesen, zu Hause blieben. Dann sorgte der berühmte Frankenkönig Karl, auch der Große genannt, dafür, dass die Sachsen ebenfalls des Glückes teilhaftig wurden. Da erst beginnt das Mittelalter finster zu werden. Aber dies finstere Mittelalter hatte auch seine lichten Momente. Eben die Ketzereien und die Häresien, die Gedanken entwickelten, die erst die Aufklärung wieder aufgreifen wird. Nicht zuletzt der Hexenverfolgungen wegen, so wird gesagt, sei das Mittelalter finster gewesen. Aber das Eigentümliche daran ist, dass es zwar Prozesse gegen sogenannte Hexen gab, aber nicht wegen Hexerei, sondern wegen Ketzerei. Die Hexenverfolgung selbst ist ein Produkt der Neuzeit, das heißt der Gegenreformation. Im Mittelalter dagegen gab es keine Hexenverfolgung. Der Hexenhammer erschien 1489. 1492 entdeckte Kolumbus Amerika. Da war das Mittelalter schon vorbei. Thank you.